Урок 8, упражнение 5, страница 149. А. Antwortet Ihnen dieser Student richtig? Ja, er antwortet mir richtig. Schreibt Ihnen Lena oft? Hilft Ihnen die Dolmetscherin? Erklärt Ihnen die Deutschlehrerin die Fehler? Gefällt Ihnen diese Übung?